dabei, um den Umsatz zu schützen. Runde verticken unter den Brücken. Stech auf dich ein, wenn du denkst, du kannst mich rippen. In der Not trägt der Hund auch aus Pfützen. Stunde schwitzen, Zelle für'n Arsch. 22 Monate Kelle vom Staat. Hände vernarbt, verbrenne das Gras und verpenne den Tag. Baby, ich postier dich. Wär ich du, würd ich alles tun für mich. Hamburg West, can you feel this? Wir machen Para, aber ihr nicht. Wir machen unseren Job, Digga, jeden Tag. Fokus auf Umsatz, Umsatz. Jeden Tag ordentlich durch die Gegend fahren. 50er, 50er, 100er. Wir machen unseren Job, Digga, jeden Tag. Fokus am Hunger. Jeden Tag ordentlich durch die Gegend fahren. 50er, 50er, 100er. In meiner Gegend rettet ihr die B-Säule das Leben. Kugeln fliegen wegen Schwachsinn, Jungs, die heute Gas geben. Nach der Macht streben, siehst du morgen schon in den Knast gehen. Ey, Santa Pauli, meine große Liebe, Bruder. Dies ist Luder, von der ich nie genug hab. Doch pass auf, es gibt nur ein Motto hier. Du wärst nicht der Erste, der erstochen wird. Friss oder stirb, schütze, was dir gehört. Der Sound vom V8 ist mir das Leben wert. Denn hier in Hamburg kommt die Ware mit dem Boot an. Du brauchst frische Vitamine, komm zum Obst an. Tschüss. Wir machen unseren Job, Digga, jeden Tag. Fokus auf Umsatz, Umsatz. Jeden Tag ordentlich die Gegend fahren. 50er, 50er, 100er. Weil wir machen unseren Job, Digga, jeden Tag. Fokus am Hunger. Jeden Tag ordentlich die Gegend fahren. 50er, 50er, 100er. Wenn du Obst brauchst, los, lauf zum Hochhaus. Heute noch im Koksraus, doch morgen komm ich groß raus. Backstreet, die Frische meiner Frucht ist unfassbar. Guck mal, mein Plasma fiel runter vom Laster. Bunker, Zaster und genieß mein Leben. Viele reden, obwohl sie nicht viel verstehen. Wir beliefern jeden, aber quatsch nicht, weil sonst der Staat mich gleich in den Knast schickt. 187 ist der heißeste Scheiß. Über Qualität für den Preis im Vergleich. Für die meiste Zeit heiliger, fruchtiger Brunnen. Ein Anruf und los rennt der Obsthändler. Wir machen unseren Job, Digga, jeden Tag. Fokus auf Umsatz, Umsatz. Jeden Tag ordentlich die Gegend fahren. 50er, 50er, 100er. Weil wir machen unseren Job, Digga, jeden Tag. Fokus am Hunger. Jeden Tag ordentlich die Gegend fahren. 50er, 50er, 100er.